Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dropkick Drama. Es ist Ausgabe 171 mit einer Quersumme von 9. Soweit komme ich schon. Ich bin heute alleine hier. Ich möchte jetzt so ein bisschen was aufholen. Wir haben uns das letzte Mal gemeldet, da war noch Elimination Chamber an der Reihe. Und ich persönlich muss ja sagen, dieses Jahr, es wird ja immer gesagt, die Road to WrestleMania beginnt mit dem Royal Rumble. Ich persönlich finde aber, die ist dieses Jahr mehr mit der Elimination Chamber gestartet und dementsprechend sind das jetzt sehr, sehr wichtige Wochen gewesen für WrestleMania. Und da dachte ich mir, melde ich mich jetzt mal ein paar Mal alleine wieder, um die Wochen aufzuholen bis zum aktuellen. Ich denke, das ist für die Zuhörer jetzt auch nicht ganz uninteressant, vor WrestleMania auch mal so alles in einem Durchlauf, was passiert ist, sich anhören zu können. Dementsprechend werde ich jetzt genau da anfangen, wo wir aufgehört haben, und zwar mit den Raw und SmackDown-Ausgaben nach Elimination Chamber 2012. Es ist festgesetzt, wer bei WrestleMania aufeinander trifft. Also die Champions sind festgesetzt. Dementsprechend finde ich, ist da mehr so die Raw WrestleMania begonnen. Und ja, ich fange mal an mit Monday Night Raw vom 20. März 2012. Da gab es große, große Entwicklungen, denn wir sehen Eve Torres direkt am Anfang der Sendung Backstage. Und Eve Torres gibt vor dem Bella zu, dass sie Zack für kindisch hält. Zack wäre ein Idiot gewesen. Zack wüsste gar nicht, was man mit einer Frau wie ihr machen könnte. Und Yusa, sie hätte Zack ausgenutzt wie alle. Also alle Leute auf der Welt nutzen sich gegenseitig aus. Und wie recht sie da hatte. Und heute wird sie auch Cena ausnutzen. Ja, die Kamera schwenkt und wir sehen Cena anlaufen, herbeilaufen, der also da zugehört hat. Naja. So, dann kommt das Intro-Video und als wir dann wieder da sind, sehen wir die heulende Eve, die zum Ring läuft und nochmal erklären will, was da passiert ist. John Cena steht im Ring. John Cena wurde hier übrigens ausgebuht. Das erinnerte mich an ECW One-Night-Stand sein. Also da war wirklich kein Jubel, kein gar nichts zu hören, zumindest als Cena reinkam. Naja, die heulende Eve, die will sich dann im Ring noch ein bisschen erklären, was da eigentlich passiert ist. Versucht sich an Cena zu klammern, aber Cena wimmelt sie ab. Eve wird von den Ringrichtern aus dem Ring gebeten und so weiter. Und nach langer Zeit das beste Cena-Promo nach langer, langer Zeit, weil Cena hier wirklich durchweg ernst war. Und es war wirklich ein sehr, sehr gutes Promo. Das Publikum konnte sich bei diesen Segmenten kaum halten. Es gab Reaktionen. Also so möchte man das eigentlich haben, wenn man entsprechende wichtige Punkte in der Storyline hat. Ich kann mich dann auch an die WrestleMania zuvor erinnern, als da so diese Titelkämpfe und so, als dann Leute so gegenüberstanden, da war irgendwie nicht so richtig der Funke. Also man hat sich natürlich auf WrestleMania gefreut immer, aber irgendwie, also diese Emotion, diesen Jubel und so, der eigentlich dabei sein muss. Es war lange Zeit nicht so, aber dieses Jahr ist es wieder da. Das ist sehr schön. Eve Torres wird natürlich auch vernünftig ausgebucht. Und in diesem Segment fällt dann auch das für die durchaus noch des Öfteren fallende Wort Hoski. I lost Hoski for Broski. Broski for Hoski, genau so rum. Hoski ist, ohne das jetzt großartig erklären zu müssen, eigentlich nur ein anderes Wort für ein Bitch. Und das Wort Hoski war dann auch noch Number One Trend auf Twitter. Später in der Sendung. Also das hielt sich die ganze Sendung über. So, dann besiegt Sheamus Mark Henry via Brokick. Ja, nichts Besonderes, wo man jetzt sowas sagen müsste. So, Theodore Long ist als Gast da bei der Raw und Theodore Long macht erstmal klar, dass sein Aufenthalt hier rein businessmäßig sei. Und es gibt da noch nette Streitigkeiten zwischen Theodore Long und Laurinaitis, die wir sehen können. Die streiten so ein bisschen darüber, welches denn jetzt bessere Brand ist, Raw, SmackDown. Und Laurinaitis wagt sich dann so weit, dass er sagt, Otunga wird später gegen einen SmackDown-Superstar auftreten, den Theodore Long aussuchen darf. Und ja, Theodore Long meint, jeder SmackDown-Superstar wäre besser als Otunga. Also, da kann man auch gespannt sein. So, es kommt ein Non-Title-Tag-Team-Match. Kofi Kingston und R-Truth besiegen Primo und Epico. Wie gesagt, Non-Title, dementsprechend kann man wohl davon ausgehen, dass da jetzt noch ein entsprechendes Titelmatch kommt. Und Kofi Kingston und R-Truth gegen Primo und Epico kann ich mir durchaus für WrestleMania vorstellen. Und vielleicht bringt man ja, wie man das schon mal gemacht hat, ich glaube, da haben Primo und Kalito die Tag-Team-Titel gewonnen, bringt man ein Dark-Tag-Team-Match mit ein paar Lumberjacks draußen bei WrestleMania. Das wäre, finde ich, durchaus unterhaltsam. Ich finde übrigens auch diese Streitereien zwischen Theodore Long, Laurinaitis und Otunga finde ich hervorragend. Die setzen sich ja auch durch die Sendung. So, ein Einspieler. Ron Simmons wird dieses Jahr in die Hall of Fame aufgenommen. Da haben wir noch einige Male Damn zu hören dann in diesem Videopackage. Chris Jericho wird Backstage interviewt und er sagt, er wäre bei Elimination Chamber nie fair eliminiert worden. Er wurde ja von CM Punk via Kick aus den offenen Türen da herausgeschmissen und hat dann das Bewusstsein verloren und konnte erstmal nicht weitermachen. So, dann haben wir diesen symbolischen Kampf zwischen John Laurinaitis und Theodore Long, die jeweils jemanden zum Ring begleiten. Laurinaitis kommt natürlich mit David Otunga rein und Theodore Long hat sich als Gegner Ezekiel Jackson ausgesucht und ich hatte vor einer ganzen Zeit schon mal gelesen, von wegen Ezekiel Jackson steht vor einem Push, aber David Otunga hatte Ezekiel Jackson hier ohne unfaire Mittel besiegt. Seltsam. Ich weiß nicht so ganz, was das soll. Also Ezekiel Jackson macht, will man da jetzt das gleiche an Push in Anführungszeichen machen wie mit Drew McIntyre und ich habe keine Ahnung, was man mit Drew McIntyre plant, was das überhaupt soll. Weil so pusht man ja niemanden. Das ist ja kein Aufbau. Naja. An sich auf jeden Fall Laurinaitis, Long, dann auch David Otunga, weil David Otunga finde ich hervorragend und so weiter. Also das ist sehr spaßig und ich muss sagen, wenn ich dann an Theodore Long und John Laurinaitis denke, dann muss ich denken an Vince McMahon und Donald Trump, die sich bei WrestleMania 23 diesen Kampf in Persona von Umaga und Bobby Lashley geliefert haben. Das wurde dann ja auch groß in der Presse breit getreten, dadurch, dass Donald Trump da anwesend war. Also so ein Match könnte ich mir auch gerne vorstellen bei WrestleMania. Irgendwas mit David Otunga und ja gut, Ezekiel Jackson kann man nun nicht nochmal bringen, aber das wäre ganz interessant. So, dann kommt das große Undertaker-Segment. Und Undertaker sagt, dass sie, also er und Triple H, vor der Apokalypse stehen, denn sie beide sind die letzten ihrer Art, die sei größer als beide. Und diese Unsicherheit müsse jetzt beendet werden, also das Match müsse festgesetzt werden. Triple H kommt raus, sieht aber keinen Sinn darin, die Area, also die laue Zeit da, die beiden irgendwie zu zerstören und diese Zeit zu beenden. Denn sie sollten das Unternehmen weiterführen und die nächste Generation halt fördern und so weiter, wie Triple H es halt in seiner Position momentan macht. Und Undertaker fragt dann noch, weil Triple H ja immer von Bad for Business redet, Undertaker fragt, also welcher Rücktritt von beiden eigentlich Bad for Business wäre. Und er bezeichnet Triple H dann noch als Feigling. Und das bringt Triple H dann fast so weit aus Wut dann wieder zu sagen, okay, er hat das Match, aber die Antwort bleibt nein. Hunter könne nicht tun, was HBK nicht tun konnte. Da kommt dann die nächste Provokation seitens dem Undertaker. Und Triple H wüsste doch genau, dass Shawn Michaels immer besser gewesen wäre. Ja, Triple H meint, er weiß, dass er tun könne, was Shawn nicht konnte. Und er bejaht das Match. Also, Triple H gegen Undertaker bei WrestleMania steht fest. Dann wird es allerdings keine Entschuldigung geben. Die Streak wird enden. Eine Ära wird enden. Und das Ganze, also es gibt da noch eine Sache, die Triple H hinzufügen möchte, ansonsten wird dieses Match nicht geben, und zwar die beiden werden das Ganze in einem Hell in a Cell Match auskämpfen. Und also die Reaktionen überhaupt für dieses Promo waren schon sehr stark, aber als dann Hell in a Cell das Wort fiel, es war ein Jubel, also die Leute bebten. Die Crowd ist in diesem Jahr wirklich voll in diesem Match drin. Also im letzten Jahr, ich hatte das ja erwähnt, bei WrestleMania, der Aufbau, man hat sich drauf gefreut, aber irgendwie hat man sich einfach nur auf diesen Namen WrestleMania gefreut und nicht wirklich auf das, was da passiert. Also auf jeden Fall nicht so sehr. Und in diesem Jahr ist man da wirklich voll drin. Also diese Reaktion, ich meine, man kennt das ja noch von früher, wenn sich dann irgendwie Stone Cold und The Rock gegenüberstehen. Einfach nur dieses Gegenüberstehen bringt da schon Reaktion. Das war hier genauso. Und als dann Hell in a Cell fuhr, ach, ich habe irgendwas heute mit Fool, fiel das Wort. Das nenne ich eine Atmosphäre. So, und Hell in a Cell war dann auch Number One Trend einige Zeit danach. Und Undertaker verlässt die Halle dann mit einem neuen Rocksong. Und zwar von Metallica. Ich kann den gerade mal nebenbei. Ach, da habe ich noch einen schönen Krampf im Bein. Nebenbei auf YouTube suchen. Dann können wir uns den mal anhören. Er ist von Metallica. Ist ein ganz schöner Song. Und jetzt Undertaker mit den kurzen Haaren und er hatte ganze Zeit einen Kapuzenpulli Pullover auf. Also ich denke, man bringt da irgendwie was Neues an Gimmick jetzt zum Schluss, möchte man da wohl noch bringen. Ich weiß nicht, was genau es ist. Also es ist wahrscheinlich dann irgendwie so eine Mischung aus diesem Undertaker-Gimmick, was momentan da ist, und diesem Rocker-Gimmick, was früher da war. So, ich habe es gefunden. Wir können da mal kurz reinhören. The Memory Remains bei Metallica. Netterweise noch mit dem Ende der Promo. Soll doch schon reichen. Also, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Song. Also, wenn ich mir vorstelle, wenn dann vor 80.000 Leuten bei WrestleMania dieser Song gespielt wird, die Halle so abgedunkelt ist und Triple H Undertaker reinkommt, das ist cool. Muss man wirklich so sagen. So. Daniel Bryan kommt raus und bezeichnet sich am weitesten mal als Role Model. Santino kommt dann noch dazu. Santino war ja derjenige, der in der Elimination Chamber noch der letzte vor Bryan war, also der letzte, der eliminiert wurde, letztlich dann Daniel Bryan, World Champion. Und Daniel Bryan kann Santino dann im anfangenden Match ziemlich schnell via LeBellock besiegen. So, die Bella Twins besiegen Oksana und Kelly Kelly in dem schlimmsten Dieven-Match, das ich seit langer Zeit gesehen habe. Ich dachte ja, Oksana, ich kannte die ja noch von NXT, der Frauenstaffel, die ja sehr gut war und die letzte Staffel NXT, die ich bisher gesehen habe. Und ich dachte, die ist eigentlich ganz okay im Ring. Und dann, also dieses Match, da war so viel schlimmes Zeug drin von Oksana, wo man wirklich nur den Kopf schütteln konnte. Also ich glaube, das ist eins der schlimmsten Diven-Matches überhaupt, die ich bisher gesehen habe. So, dann kommt ein John Cena-Segment. John Cena kritisiert nämlich, dass The Rock so geplant ist und so gestellt. Also er mag das nicht, dass The Rock ja, halt alles voraus, also nicht direkt alles vorausplant, aber dass The Rock an sich so gestellt ist. Und sagt auch ganz klar, er respektiert The Rock als derjenige, der die großen Filme gedreht hat, aber respektiert The Rock nicht als Wrestler. Ganz interessant, Cena nimmt seine eigenen Filme hier an der Stelle auch ein bisschen kritisch auseinander und sagt, okay, 12 Runden, viele Leute mögen sich dann im Film gedacht haben, ach, 3 Runden wäre besser gewesen und so weiter. Und ja, John Cena stellt nochmal klar, er wäre immer da und geht auch nie wie The Rock, der da nicht irgendwie nur zurückkommt, um Werbung für einen Film zu machen oder so weiter. Und John Cena stellt klar, der 1. April bedeutet für ihn alles. Ja. Und ich muss hier schon wieder sagen, bestes John Cena Promo seit langem, ohne irgendeinen kindischen Mist, sehr ehrlich, hervorragend. Genauso möchte ich das haben. Und nächste Woche bei der Raw nach dieser ist dann ja auch The Rock anwesend gewesen. Und da kommen wir dann ja noch zu. Auf jeden Fall, so wünsche ich mir den Aufbau zu diesem Match. Selbst wenn The Rock nicht da ist, Cena ein vernünftiges, ernstes Promo. Sehr schön. So. Der Main Event, den hatte Laurinaitis vorher noch festgesetzt. Dazu kommt CM Punk erstmal in so einem feinen Kamelmantel ans Kommentatorenpult, um da ein bisschen zu kommentieren. Ja, CM Punk Kommentatorenpult ist natürlich hervorragend. Und es gibt jetzt eine Battle Royale, ich glaube mit 10 Leuten. Und zwar 5 von SmackDown, 5 von Raw. Ich glaube, das waren die 5 Leute, die sich gestern in dem Elimination Chamber Matches nicht als Champion also hervorstellen konnten, siegen konnten. Und der Sieger dieser Over-the-Top-Raw Battle Royale war letztlich dann der Gegner von CM Punk. Und dabei handelte es sich um Chris Jericho, und Chris Jericho gewinnt das Ganze nur mit Hilfe von Cody Rhodes, denn Big Show und Chris Jericho waren die beiden, die zuletzt im Ring waren. Big Show hat vorher Cody Rhodes eliminiert. Cody Rhodes hat da noch ein bisschen geholfen, als Chris Jericho es geschafft hat, dass Big Show da so halb über den Seilen hing. Da hat Cody Rhodes noch eben von draußen geholfen und Big Show rausgezogen, sodass Chris Jericho jetzt der Gegner von CM Punk ist. CM Punk steht dann auch auf am Kommentatorenpult und es gibt dann noch diese Blicke zwischen den beiden. Ich bin mir gerade nicht sicher, bei welchem Match das war. Ich glaube, das war, ja, weiß ich gar nicht mehr genau. Vielleicht war es auch bei diesem. Es gab auf jeden Fall dieses eine Match, wo dann Laurinaitis und Theodore Long mit am Ring saßen. Das war ganz klasse, weil Laurinaitis so einen Sessel hatte wie die Kommentatoren das hatten und Theodore Long ganz klein daneben in so einem Stahlstuhl saß. Das nur noch nebenbei. Okay, CM Punk gegen Chris Jericho um den Titel bei WrestleMania. Es gibt noch eine wichtige Stelle in diesem Match, die zu erwähnen wäre. Und zwar, Big Show schmeißt während des Matches Dolph Ziggler übers oberste Seil. Und Ziggler wird aufgefangen von, ich weiß nicht mehr genau, R-Truth und Wade Barrett waren es, glaube ich. Dolph Ziggler fliegt selber auch nochmal gegen das Pult. Das sieht ganz unschön aus, aber hat sich da anscheinend nichts getan. Wade Barrett allerdings tut sich beim Auffangen etwas. Der haut voll mit dem Arm auf den Boden und ja, ist dementsprechend verletzt. Wade Barrett ist, beziehungsweise fällt aus. Wird bei WrestleMania wohl nicht dabei sein können. Viele sagen, vielleicht, wenn er dabei gewesen wäre, oder es gibt die starken Gerüchte, hätte es Money in the Bank gegeben und dann hätte Wade Barrett das vielleicht auch gewinnen können, beziehungsweise es war wohl geplant und jetzt gibt es kein Money in the Bank mehr, weil der geplante Sieger halt ausfällt. Das ist schade. Wade Barrett und jetzt an dieser Stelle, wo Wade Barrett wohl anscheinend doch ziemlich weit oben war und man hat es ja auch gemerkt, kommt sehr unpassend. Naja, es gibt dann noch den Stare-Down zwischen CM Punk und Chris Jericho im Ring auch nochmal und CM Punk reicht die Hand herüber. Es gibt allerdings keinen Handshake seitens Chris Jericho. Ja, eine sehr schöne Raw, sehr unterhaltsam. So wünschen wir uns auch den Aufbau und man muss der WWE zugute sagen, der WrestleMania-Aufbau gestaltet jedes Jahr wieder hervorragend. So, dann gab es direkt am nächsten Abend eine Super Smackdown vom 21. März 2012, die dementsprechend auch live ausgestrahlt wurde. War ja eine Live-Sendung, keine Aufzeichnung. So, Daniel Bryan kommt rein und redet über sein WrestleMania Main Event und dass er der wahre Rocky sei, denn Santino stellte sich ja die letzten Wochen und vor allem bei Elimination Chamber als der Rocky da. Und genau wie Sheamus seinen Moment bei Elimination Chamber zerstört hat, als er den Titel da gewonnen hat, erfolgreich, wird er bei WrestleMania auch Sheamus' Moment zerstören. Dann kommt The Miz herein und meint, er wäre ja immer ein Mentor für Daniel Bryan gewesen, hätte sofort das Talent entdeckt und gratuliert Daniel Bryan im Main Event von WrestleMania zu stehen, genau wie er das letztes Jahr getan hat. Und Miz schlägt dann vor, beide sollten doch ein Tag-Team bilden. Ja, also man muss vorher mal sagen, The Miz stand im Main Event, Cena Miz, nicht das Wahnsinns-Match, dann kam The Rock, das war wohl der einzige Grund, dass es im Main Event stand, vielleicht auch noch Cena. Ja, Daniel Bryan gegen Sheamus, ich denke mal eher, das wird in den Opener kommen. Man hat dieses Jahr bei WrestleMania eh so das Problem, dass extrem viele Main Event Matches sind und man kann ja nicht alles im Main Event packen, selbst ein WWE Championship Match, was schon ziemlich groß ist und verdammt gut werden kann. Und das denke ich auch wird wahrscheinlich weitaus nicht in den Main Event kommen, vielleicht als dritt, viert letztes Match und so weiter. Ich denke Rock und Cena in dem Main Event, wobei vielleicht auch das Hell in a Cell Match, man ist da ja noch im Überlegen, man möchte eigentlich Cena Rock nicht in dem Main Event, weil das Ende da so klar ist, also vielleicht auch das Hell in a Cell Match, was logisch wäre als Ende einer Ära und dann Cena Rock an Platz an Stelle 2 und dann das WWE Championship Match, World Heavyweight Title im Opener und so weiter. So. Und dann wurde ja übrigens jetzt auch noch ein Match zwischen ja, Big Show und Cody Rhodes angekündigt, was ich eigentlich auch ganz sinnvoll finde. Also das ist so ein Match, das würde ich gleichstellen irgendwie mit, was gab es letztes Jahr, Rey Mysterio gegen Cody Rhodes oder so gab es, glaube ich. Also so ein Match, was irgendwie nach dem Opener, im Opener dann World Title Match, was nach dem Opener, dann kommt als zweites Match, so ein Match zwischendurch, also habe ich nichts gegen. So, Sheamus kommt dann noch raus und bezeichnet beide als Feiglinge und dass Daniel Bryan sich bei Daniel Bryan bei WrestleMania bekommen wird, was er verdient. Daniel Bryan ohrfeigt dann später in diesem Segment Sheamus. Sheamus wird wütend, Daniel Bryan kann flüchten, Sheamus fertigt The Miz dann noch ab und bleibt allein im Ring übrig. Und dann wird in der Werbepause ein Match festgesetzt von Theodore Long. Sheamus gegen The Miz und Sheamus kann The Miz dann nach der Werbepause besiegen. War ein nettes Match, aber man hat an dieser Stelle auch gemerkt, wie wenig man sich doch eigentlich um The Miz kümmert. Selbst ich, also ich würde ja eigentlich sagen, ich bin ein Fan von The Miz, aber trotzdem, man kümmert sich eigentlich nicht wirklich drum. So, Theodore Long und Oksana haben Backstage wieder ihre nette Phase mit der Musik im Hintergrund und werden dann durch John Laurinaitis und Otunga unterbrochen und die meinen dann auch, wie unseriös das doch wäre, dass Theodore Long sich während der Sendung mit anderen Dingen beschäftigt und Theodore Long weist den beiden dann auch ihre Umkleide zu. Das Männerklo. So, Dolph Ziggler und Jack Swagger können Kofi Kingston und R-Truth via Zigzag gegen Kofi Kingston besiegen. Welches Tag-Team hatten wir eigentlich bei Raw? Wer war da denn der Partner von R-Truth? Kofi Kingston, R-Truth. Okay, dann waren die bei SmackDown auch wieder. Da haben die dann allerdings gegen Ziggler und Swagger verloren. Schwierig. Das ist alles ein bisschen unlogisch an der Stelle, um da ein Match aufzubauen bei WrestleMania. Aber okay. So, dann haben wir eine weitere Rocky-mäßige Szene von Santino. Also das geht noch weiter nach Elimination Chamber und wir sehen Santinos Cobra, die ein paar Becher auf dem Tisch so wegstößt. Dann kommt allerdings der schon fast vergessene Heath Slater ins Bild und stößt einfach alle, oder ja, stößt sie alle mit so einem Arm, mit dem Arm die runter, alle die Becher und die Cobra wird wütend und spritzt ihm dann mehrmals in die Augen. The Great Khali besiegt Drew McIntyre innerhalb wenigster Sekunden. Ja, da sehe ich jetzt auch nicht den Sinn drin, jemanden gegen einen Inder, der nicht wresteln kann, verjobben zu lassen. Und zwar einen Drew McIntyre, der hervorragend wresteln kann eigentlich. So, Big Show warnt Cody Rhodes backstage. Er würde dessen Nacken zerbrechen, wenn er ihn zwischen die Finger bekommt. So. Dann haben wir ein Match zwischen Big Show und Mark Henry anstehen. Während des Matches kommt allerdings Cody Rhodes rein und präsentiert auf dem Titantron ein Video-Package und zwar mit einem peinlichen Moment von Big Show bei WrestleMania und da gibt es ja so einige von, denn Big Show hat ja viele Jahre lang bei WrestleMania immer die unschöne Aufgabe gehabt, gegen die Promis kämpfen zu müssen. Also zumindest gegen die Leute, die ein Medienecho hervorriefen. Ich erinnere mich da vor allem an Floyd Mayweather, WrestleMania 24, wo das eigentlich ganz gut war. Naja, der peinliche Moment, den Cody Rhodes diesmal vorgestellt hat, und ich denke, da kommen noch mehrere von, ist aus WrestleMania, was war das, WrestleMania 22 aus Los Angeles. WrestleMania Goes Hollywood war da das Motto. Ich hoffe, es handelt sich jetzt auch um die richtige WrestleMania, die ich hier noch im Kopf habe. Auf jeden Fall, da hatte Big Show ein Sumo-Match gegen Arke Bono und ja, da können wir erstmal einiges an nackter Haut von Big Show sehen. So, Big Show wimmelt Mark Henry dann allerdings im Match noch ab und folgt Cody Rhodes, sodass das Match No Contest endet. Oder Ring Out Count, wie auch immer. Das Match wird dann auf einmal sofort beendet und wir sind sofort beim Kommentatorenpult und okay. So, David Otunga kann schon wieder Ezekiel Jackson besiegen. Ja, keine Ahnung. Der zweite Drew McIntyre, Ezekiel Jackson, doch kein Push, wer weiß. So, CM Punk setzt sich ein bisschen für Theodore Long ein und meint, dass Daniel Bryan sich durch seinen Titelgewinn verändert hätte. Und Punk wird ihm heute lehren, zu verlieren. Es gab da übrigens einige Blicke zwischen CM Punk und Matt Stryker, von denen ich, durch die ich annehme, dass sie beiden recht gut befreundet sind. Das nur so nebenbei. So, dann kommt der SmackDown Super Show Main Event. Und zwar besiegt CM Punk erst einmal Daniel Bryan via Roundhouse Kick, als Sheamus mit einem Match reinkommt und Daniel Bryan, der gerade mit seinem Titel flüchten wollte, zurück in den Ring befördert. So, dann kommt allerdings John Laurinaitis rein und meint, nee, so lassen wir das heute nicht enden, wir werden das Match fortsetzen. Und dann kann Daniel Bryan CM Punk besiegen via Roll-Up, allerdings hält Daniel Bryan sich dabei deutlichst noch an den Seilen fest. Dann kommt Theodore Long rein und meint, nee, so lassen wir das heute nicht enden und lässt das Match nochmal fortsetzen. Und dann sehen wir einen Superplex von beiden und einen Double Cover, bei dem beide mit den Schultern auf dem Boden sind. Der Referee zählt bis drei. Und ja, John Laurinaitis ist dann der Ansicht, Daniel Bryan hat gewonnen. Theodore Long meint, nee, das war CM Punk. Was an dieser Stelle übrigens ein bisschen unlogisch geplant war, weil Laurinaitis ist der Heel, müsste sich eigentlich aber von dem Brand aus für Raw, für das Face entscheiden an der Stelle, weil er ja eigentlich für seinen Brand, für seine Show sein müsste. Das hätte dann allerdings komische Zuschauerreaktionen vorgerufen, beziehungsweise Jubel für Laurinaitis Entscheidung und andersrum. Naja, Laurinaitis stellt sich auf jeden Fall auf die Seite von Daniel Bryan und Long auf CM Punks. Und das endet dann so, dass Theodore Long und Laurinaitis am Ende im Ring stehen, sich wütend die Jacketts entreißen und ja, ziemlich wütend anstarren und dass Theodore Long dann letztlich den Ring verlässt. Und ja, erstmal muss ich sagen, CM Punk gegen Daniel Bryan war an dieser Stelle ein hervorragendes Match. Technisch 1A, es wurde eine Geschichte erzählt, es gab technisch nichts zu beanstanden. Das war genau das, was wir endlich mal, also es war endlich mal wieder richtig schönes technisches Match. War hervorragend. ein Paradebeispiel und auch dieses ganze Wiederbeginn fortsetzen und so, das hat das Match nicht weiter zerstört. Also oft sagt man dann ja, okay, overbooked und so weiter, aber an dieser Stelle kam das doch sehr gut. Einerseits hat man ein sehr gutes Match gehabt im Free TV, andererseits hat man diese Fehde zwischen Theodore Long und Laurinaitis auch weiter fortgesetzt und ich hoffe ja wirklich, dass da irgendwie sowas bei WrestleMania kommt, dass dann groß aufgezogen wird, wie schon bei WrestleMania 23, wobei natürlich Vince McMahon und David Otunga und dann auch noch in einem Hair-Match und dann auch noch mit Umaga und Bobby Lashley natürlich noch eine ganz andere Größe ist, aber trotzdem könnte ich mir das sehr schön vorstellen, wobei man dann auch wieder sagen müsste, man hätte noch ein großes Match für WrestleMania und das wird schon fast zu viel. Aber okay. Also auch wieder eine sehr schöne SmackDown hier. Also Super SmackDown und Raw in dieser Woche. Die 20. und 21. März. Ne, das ist Quatsch. Das war nicht der März. Das war der Februar, ne? Ja, das war der Februar. War auf jeden Fall sehr schön. So. Viel mehr möchte ich diese Woche auch nicht loswerden. Eigentlich gar nicht mehr viel. Ich möchte noch darauf hinweisen, ich werde mich zum Wochenende hin noch einmal melden und dann die nächste Woche an Wrestling durchgehen. Zudem möchte ich dann noch darauf eingehen, den Twitter-Krieg zwischen CM Punk und Chris Brown. Da gab es ja auch einige sehr nette Kommentare und dann ein nettes Video von CM Punk. Da möchte ich hier auf jeden Fall noch loswerden. Das werde ich dann zum nächsten Mal vorbereiten. Schwierig. So, zudem wird es dann, wenn ich mich mal wieder endlich mit Thomas melde, was dieses Wochenende nicht passieren wird, aber ich denke mal das Wochenende danach, dann wird es auch endlich diese Aufteilung in zwei Teile geben, wie das versprochen wurde. Und okay, dann möchte ich mich hier verabschieden von euch, Dropkick Drummer 171, einmal kurz die ganzen Weeklies auf den Stand bringen und ich melde mich dann am Samstag, Sonntag, wahrscheinlich eher am Sonntag wohl wieder.